Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Mittag zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich. Heute zum Tag der ÖA oder Tag der offenen ÖA des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Es geht um die Vernetzung zwischen den Leuten, die sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern, im Landesverband bzw. In den einzelnen Regionen unseres Landesverbandes, in den KVs und den sogenannten virtuellen KVs. Das, was die Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes angeht, es ist jetzt ein Slot, eine Stunde lang ungefähr angeplant, wo ich ein paar grundlegende Sachen vielleicht ursprünglich sagen wollte zur AGÖA, also zu unserer AGÖA auf Landesebene. Es ist allerdings so, dass da, ich sag mal, zurzeit eine gewisse Umstrukturierung stattfindet bzw. stattgefunden hat. Ich war jetzt Pressesprecher des Landesverbandes seit Ende Januar, nachdem der Achim Müller nach der Aufstellungsversammlung in meiner Zeit zurückgetreten ist. Und habe jetzt selber quasi diese Beauftragung in den letzten Tagen abgegeben. Das hat sich lange Zeit vorher hingezogen schon. Ich bin allerdings weiter Teammitglied jetzt in der AGÖA. Und die Presse des Landesverbandes wird jetzt von dem neuen Team quasi betreut, das sich direkt zusammensetzt aus der Sasa aus dem Vorstand und der Britta. Insofern würde ich einfach ein bisschen vielleicht aus den Erfahrungen erzählen mal und ein paar Sachen zusammenfassen, was ich glaube, was quasi so die Pressesprecherei auf Landesebene, das gilt allerdings auch sicher für viele Kreise, ich sag mal so ein bisschen ausmachen, was man können sollte, was so die Aufgaben sind. Das wissen natürlich die meisten von euch selber. Insofern denke ich mal, wird das innerhalb von wenigen Minuten eigentlich durch sein. Und ich würde mich freuen, weil auch ich viele von euch jetzt hier nicht kenne und sich wahrscheinlich auch die Leute untereinander nicht kennen, dass wir danach wirklich eine kurze Vorstellungsrunde einfach mal machen und jeder ein paar Worte sagt, wo er herkommt und in welcher Art und Weise er quasi die Pressearbeit bisher schon betreut hat. Ich glaube, es sind fast nur Leute da, die sich auch schon damit beschäftigt haben, auch wenn sich die Veranstaltung grundsätzlich auch an Leute richtet, die vielleicht einfach mal schnuppern möchten und in der Zukunft mitarbeiten wollen. Ja, was die Aufgaben von Pressesprecher angeht, also ich hatte im Vorfeld jetzt dem neuen Vorstand da mal ein paar Sachen zusammengeschrieben. Da ist auch was zu im Netz, vielleicht kann ich das auch oder können wir das im Nachhinein dann nochmal posten zu der Veranstaltung hier auf der Internetseite. Es gibt eine Zusammenfassung, die der Achim Müller da schon mal gemacht hat. Und ich habe das mal so in Richtung Ausschreibung ein bisschen formuliert gehabt. Und worum geht es da eigentlich? Also als Pressesprecher hatten wir so, dass das so ein bisschen das Management des Tagesgeschäfts ist in der Öffentlichkeitsarbeit darunter, also neben der klassischen Pressearbeit, aber auch so online, Social Media und auch die Offline-Medienarbeit. In immer der Zusammenarbeit mit unserer AG. Wir haben wöchentliche Teamsitzungen, immer dienstagsabends um 21 Uhr im Mambel. In letzter Zeit auch manchmal mit ein paar Leuten, die dann aus der Berti hier mambeln, sind auch alle immer gerne eingeladen, dann zum Online- oder Offline mit dabei sein. Welche Bereiche haben wir hier in NRW neben der Pressearbeit? Das ist einmal so ein bisschen die Social-Media-Sache. Wir machen die Webseite in NRW. Es gibt einen Landesverband-Request-Tracker mit der Presse-Q. Das ist dann die Mailadresse presse@piratenpartei-nrw.de. Es hat sich aus dem Team der ÖA entwickelt das Krähennest in NRW und mittlerweile ja zum Teil bundesweit vertreten auf vielen Veranstaltungen. Wir haben das Nebelhorn Piratenradio. Es gibt jetzt ein bisschen Teams, die sich in Richtung Pressespiegel, Erfolgskontrolle sowas kümmern wollen auch. Und was, ich sag mal, auch nicht unwichtig war und ist immer die Unterstützung des Landesvorstandes. vielleicht so ein bisschen strategisch-taktische Beratung auch des Vorstandes in Richtung konzeptioneller Planung, Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört dann sicher auch die Unterstützung des Vorstands und dann je nachdem auf den Veranstaltungen zum Beispiel auch die Repräsentation der Piratenpartei gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit, einmal nach innen in die Partei rein, aber auch nach außen. Jetzt ist es so, ich habe es so gehandhabt und der Achim auch in der Zeit davor zum Großteil so, dass wir recht wenig diejenigen waren, die quasi tatsächlich den Kopf in die Kamera gehalten haben als Pressesprecher, also wie man das vielleicht kennt dann so von Regierung oder irgendwas, wo dann auch wirklich der Sprecher dann vorne steht und redet. Meistens ist es so gewesen, dass wir gerade auf den Veranstaltungen immer versucht haben, Leute in den Vordergrund zu stellen, die thematisch arbeiten, beziehungsweise die dann die gewählten Vertreter in den jeweiligen Vorstands- oder Ämtern waren. Was gab es noch? Es gab natürlich eine ganze Menge auch an Krisen-PR. Das ist ein spannendes Thema, also sprich unsere Gates und Dinge, die vielleicht mal nicht so gut gelaufen sind. Da war es auch dann immer wichtig, die Leute zu unterstützen. Was liegt jetzt an? Natürlich die gesamte Öffentlichkeits- und Pressearbeit im Wahlkampf. Da werden auch, was die Kandidatenbetreuung jetzt der Listenkandidaten angeht, ein Team aus der Berti hier aus der Wahlkampfkoordination zusammen mit der Sasa aus dem Vorstand da die Kandidatenbetreuung übernehmen und vielleicht dazu dann nochmal von den Leuten hinterher mehr. Worum geht es sonst? Geht natürlich auch um den Aufbau und die Pflege und Weiterentwicklung der Medienkontakte und bestehender Medienkontakte. Das normale Arbeiten, das werden aber natürlich viele von euch auch kennen, ist natürlich die Entgegennahme, Koordination, Beantwortung von Medienanfragen. Wir hatten teilweise jetzt im letzten Jahr weniger auch schon mal internationale Presseanfragen. Die regelmäßige Unterstützung und Erstellung und Korrektur, Freigabe von Pressemitteilungen, Pressestatements. Was haben wir gemacht? Medienbeobachtung ein bisschen. Dann natürlich die Beobachtung der politischen Arbeit der Piraten. Also das heißt, es gehört auch dazu, sicherlich sich zu beschäftigen mit den Themen, die anstehen und den Themen, die bei uns beispielsweise Beschlusslage sind, um immer so ein bisschen auch auf dem Stand zu sein, wozu kann man was sagen, wozu kann man nichts sagen. Die Organisation und Pressebetreuung bei Veranstaltungen haben wir gemacht, also auf den Aufstellungsversammlungen, LPTs, auf einigen von den Barcamps, TDPAs, Konferenzen und so weiter. Die Vernetzung zu den regionalen Presseteams NRW war eine Sache, die sich bisher in der Regel, ja, ich sag mal, auf freiwilliger Basis erstreckt hat. Also die Leute, die quasi selber Pressearbeit machen in ihren Regionen, sind zum Teil schon mal in der ÖA mit dabei gewesen. Es gab aber jetzt, also ich denke, das ist jetzt so das erste wirkliche Vernetzungstreffen mal mit den Leuten, die sonst im Landesverband in dem Bereich aktiv sind. Was natürlich auch eine schöne Sache ist und wäre immer so ein bisschen die Anwerbung von neuen Leuten. Bei uns in der ÖA ist es so, wir laden immer viele Leute und alle ganz herzlich ein zur Mitarbeit. Aber wie in ganz vielen anderen Bereichen bei den Piraten im letzten Jahr, ist, ich sag mal, bei vielen die Motivation und auch die Zeit zur Mitarbeit etwas runtergegangen. Das heißt, wir freuen uns auch über jeden, der da tatkräftig mit unterstützen möchte. Einfach dann mal ins Mumble gerne kommen, dienstagsabends um 21 Uhr. Was ich persönlich auch gemacht habe, was vielleicht für die Regionen jetzt etwas weniger interessant ist, das war die Vernetzung zur Bundespresse und zu den anderen Landespresseverbänden. Und jetzt auch zur Fraktionspresse, seit wir in NRW seit letztem Jahr im Landtag ja sind hier. Eine Vernetzung halt zu den Arbeitskreisen, auch in die AKs in NRW rein. Eine Vernetzung und Zusammenarbeit auch mit der Wahlkampforganisation jetzt. Und natürlich auch zu den Kandidaten hin. Und nichtsdestotrotz auch dann die Zusammenarbeit so mit der AG Events, AG Technik, was die Veranstaltungen angeht. Das ist so, ich sag mal, im Groben das, was mir so untergekommen ist in dem letzten halben, beziehungsweise davor dann als Stellvertreter vom Achim im Laufe des letzten Jahres, beziehungsweise anderthalb Jahre. Die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, da kann ich nachher, wie gesagt, auch mal ein paar Links noch reinstellen zu Dingen. Ich glaube, die Webseite der AGÖA selber ist auch in geplantem Umbruch so ein bisschen. Also wir haben viel gesprochen gehabt, auch in den letzten Sitzungen, so über das Selbstverständnis der AGÖA und wie man vielleicht einzelne Teams oder Unterteams noch da zu bilden kann oder das in der Zukunft machen können wird. Segert, wir haben einen Stream oder kein Stream. Es ist aber so, also vielleicht gucken wir dann gleich da einfach nochmal zu, denn das waren einfach so als ein paar einleitende Worte mal von meiner Seite ein bisschen was. Ich würde mich freuen, wenn sich jeder kurz vielleicht wirklich mal vorstellt und wir so ein bisschen wissen, aha, wer ist von wo dabei und hat schon welche Sachen im Bereich Pressearbeit auch mitgemacht und welche Erfahrungen sind da, dass wir dann gleich die Sachen zusammen anhören können und dann vielleicht auch für die Pausen, die wir haben, das ein bisschen einfacher wird, so zum die jeweiligen anderen mal ansprechen, den man vielleicht auch noch nicht so kennt.